Hallo, ich bin's wieder, euer Kiffhase. Ja, ich wollte jetzt mal was, einfach mal sowas vorsingen, weil ihr kennt ja diese ganzen Castingshows, so American Idol und Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent und da singen die auch immer alle und da wollte ich jetzt auch mal was singen, ne? Also ich singe jetzt von Peter Fox, alles neu, ne? Weil das war ja jetzt auch so erfolgreich in den Charts. Okay, Moment. Konzentration, bitte Ruhe, gleich ist los. Moment, ich muss mir eben konzentrieren, gleich geht's los. Gleich geht's los, kleinen Moment noch. Also, ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein Labrikatoast. Brat mir ein Prachtsteak, Hasi kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Kifferhase 1.1. Ich will abschägen, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Mir wächst eine neue Reihe Beißer wie beim weißen Hai. Wachs gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kauf mir Baumaschinen, Bagger und Reifen und Kräne. Stürz mich auf Berlin, drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, Bässe massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey! Alles glänzt! So schön neu. Ja. Yeah. Hey. Wenn es dir nicht gefällt, mach neu. Ja. Yeah. Ich will auf den Berg aus Dreck und frischen Wind und sowas. Ja. Das war's. Dankeschön. Ja, ich weiß, Recall, ich weiß, ganz sicher, aber da brauchen wir gar nicht zu sagen. Ich will da auch gar nicht mitmachen bei solchen Sendungen, weil die hätten ja alle gar keine Chance gegen mich. Naja, das nur mal so für zwischendurch. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Kiffhase.